Haben Sie den Dialog gut verstanden? Sie können die Szene auch noch einmal anhören. Sie hören nun Aussagen zum Dialog. Zu jeder Aussage gibt es zwei Möglichkeiten, A oder B. Welche Variante ist korrekt? Wiederholen Sie die richtige Aussage nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung. Frage 1. Die beiden schmücken den Baum A. am 24. Dezember, B. am 23. Dezember. B. Die beiden schmücken den Baum am 23. Dezember. Frage 2. Der Mann möchte für den Baum A. lieber weiße Kerzen, B. lieber keine Kerzen mit Feuer. A. Der Mann möchte für den Baum lieber weiße Kerzen. Frage 3. Für nächstes Jahr planen die beiden A. einen Baum zu kaufen, der schon geschmückt ist. B. keinen Baum zu kaufen. B. Für nächstes Jahr planen die beiden keinen Baum zu kaufen.